Tage wie dieser, an denen ich alles verfluche. Mein Leben ist ein Film, in dem ich als Statist versuche, eine Hauptrolle zu spielen, wie in keinem Drehbuch.